بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welt, und Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad. So, nachdem wir also in den letzten Malen die Bestandteile, die Pflicht, die, sage ich mal, die Säulen des Gebets besprochen haben, danach die Pflichtteile des Gebets besprochen haben, danach die Sunnanteile des Gebets besprochen haben, stellt sich jetzt nur die Frage, wie sieht ein komplettes Gebet aus, wenn man es auf vollständige Art und Weise verrichten möchte. Ja? Weil nachdem wir das, was wir erwähnt haben, ist einem vielleicht nicht ganz klar, wie das Gebet verrichtet wird. Wir haben gesagt, manche Fuqaha machen es so, dass sie zuerst ein komplettes Gebet vorstellen und danach erklären, was davon Rukun, Wajib, was davon Sunnah ist. Wir haben es umgekehrt gemacht, spielt keine große Rolle, inshallah. Wie dem auch sei, all dies ist ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Und deswegen wollen wir ein komplettes Gebet, also einmal. Also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich zum Gebet aufgestellt hat, hat er sich, ich werde natürlich nicht mehr jetzt in die einzelnen Details reingehen, wie vorgemacht, ganz klar. Es sei denn, es gibt manche Dinge, die ich nicht erwähnt hatte, die werde ich jetzt einfach zusätzlich erwähnen. Also, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich zum Gebet hingestellt hat, hat er sich in Richtung Qibla gewendet, dann seine Hände gehoben, in Höhe der Schultern oder in Höhe der Ohren, und er hat so die Hand gehoben, dass die Innenseite der Hände in Richtung Qibla zeigt. Und er hat die Hände weder so gemacht, dass die Finger alle aneinander sind und keine Lücken dazwischen sind, noch hat er sie ganz gespreizt und hat sie ganz normal gehoben, wie ein Mensch sie natürlicherweise heben würde. Und hat dabei gesagt, Allahu Akbar. Ne? Und hat dabei gesagt, Allahu Akbar. Und jetzt zum Beispiel ein Beweis, warum man Allahu Akbar laut sagt als Imam oder als Ma'mum, wenn man ein Lautgebet spricht, ist, weil als der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende seines Lebens im Sitzen gebetet hat, und Abu Bakr in diesem einen berühmten Hadith hat sich dann neben dem Prophet sallallahu alaihi wasallam rechts gestellt, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzend gebetet und die anderen haben stehend gebetet, und dann hat Abu Bakr immer, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar gesagt hat, hat Abu Bakr auch gesagt Allahu Akbar laut, hat Allahu Akbar laut gesagt, damit alle anderen hinten es hören können, ja. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Takbir laut gesagt wird, damit die Leute es hören können. Ja. Gut, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er an die Stelle geschaut, an der er sich niederwirft. Da, wo sein Gesicht niederfällt, dort hat er an diese Stelle geschaut. Ja. Außer natürlich beim Tashahhud. Beim Tashahhud schaut man auf den rechten Zeigefinger, da schaut man nicht auf den. Ja. Gut, die Hadithe weisen auf verschiedene Arten hin, wann er Takbir gesagt hat und wann er seine Hände gehoben hat. Der Hadith bei Muslim Nummer 391 weist darauf hin, dass er erst die Hände gehoben hat und dann gesagt hat, Allahu Akbar. Und ein Hadith bei Muslim 331 oder 391 ebenfalls weist auch auf das Umgekehrte hin. Und ein weiterer Hadith bei Bukhari weist darauf hin, dass er es gleichzeitig gemacht hat. Das heißt, diese Angelegenheit ist relativ locker. Ja. Und dann hat er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine rechte Hand auf seine linke Hand getan. Und die vollkommenste Art ist, dass also die Innenfläche der rechten Hand auf dem Gelenk der linken Hand liegt. Ja. Und wenn man es auf den Arm tut, ist es auch kein Problem, weil das auch so überliefert worden ist. Und zwar Hadith bei Bukhari, كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. Also den Menschen wurde angeordnet, dass sie die rechte Hand auf den linken Arm tun sollen. Der Hadith also bei Al-Bukhari. Ja. Und dann die beste Version oder eine weitere Version ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auf seine Brust getan hat, wie im Hadith überliefert ist von Ibn Khuzaima und Al-Bayhaqi und Abu Dawud, und der Hadith ist sahih durch seine gesamten Überlieferungswege, wie Sheikh Al-Albani gesagt hat, und dass der Prophet ihm es auf seine Brust getan hat, ja, die rechte und die linke Hand dann auf die Brust getan. Ja, des Weiteren, dann, wenn er Allahu Akbar gesagt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, eine Zeit lang konnte man von ihm nichts hören, was er sagt. Ja. Und dann hat man ihn gefragt, was sagst du zwischen Allahu Akbar und Alhamdulillah Rabbil Alamin? Was sagst du dazwischen? Dann hat er den erklärt, dass er Dua al-Istiftah sagt, das Eröffnungsdua sagt er. Und vom Eröffnungsdua gibt es verschiedene Versionen und man sucht sich eine davon aus, die überliefert worden ist, und dann hat man die Sunna erfüllt. Ja. Gut. Und eine, die Leute kennen, bekannt ist: Subhanak Allahumma bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Ja. Dann sagt man: A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Und fängt an, die Fatiha zu lesen. Natürlich, was ich jetzt sage, gilt für die normalen Gebete, sage ich mal in Anführungsstriche, und auch für das Totengebet. Aber beim Totengebet zum Beispiel sagt man kein Dua al-Istiftah. Ja. Aber das werden wir sowieso inshallah im Kitab al-Janaiz, also über die alle Handlungen über das Totengebet und die Rituale, die zum Totenbegräbnis dazugehören, da werden wir natürlich darüber extra sprechen. Ja. Auf jeden Fall sagt man A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sagt man, bevor man den Koran anfängt zu lesen, immer sowieso, egal ob man im Gebet ist oder außerhalb des Gebetes, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Also wenn du den Koran anfängst zu lesen oder lesen möchtest, dann suche Zuflucht beim Shaitan, bei Allah, vor dem verfluchten Satan. Und dann sagt man Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, und das sagt man auch leise, und dann liest man die Fatiha laut, wenn es ein Gebet ist, das man laut liest, wie eben die drei von den fünf Pflichtgebeten, das Fajr-Gebet, Maghrib-Gebet und Isha-Gebet, und ansonsten ebenfalls die freiwilligen Nachtgebete, ja, oder Salat al-Kusuf, Salat al-Khusuf, ja, die bekannten Gebete, die man laut betet. Und wenn man dann fertig ist, sagt man Amin. Und Amin sagt man ebenso laut, wenn es ein Gebet war, dass man laut verrichtet, und leise, wenn es ein Gebet war, dass man leise verrichtet. Und der Imam, im Gegensatz zu dem, was viele Imame leider machen, der Imam sagt Amin laut, ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا. Wenn der Imam Amin sagt, dann sagt auch ihr Amin. Ja, wie soll ich das wissen, wenn der Imam nicht laut Amin sagt? Imam tut vorher Amin sagen und dann hinter. Ja, also Hauptsache, sobald der Imam anfängt Amin zu sagen, sagst du mit ihm Amin. Ja? Du darfst nicht vor ihm sagen und du sagst auch nicht nach ihm. Warum man es also gleichzeitig sagt, aber kurz warten, bis er auch Amin sagt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith gesagt hat: وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَرَى الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. Das heißt, wenn der Imam sagt وَرَى الضَّالِّينَ, dann sagt ihr Amin. Das ist also ein nach dem anderen. Ja. Und das ist der Ort, wenn man zum richtigen Zeitpunkt sagt, dann werden einem die vergangenen Sünden alle vergeben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und dieser Hadith, den ich gerade erwähnt habe, dass man nach الضَّالِّينَ Amin sagen soll, ist in al-Bukhari. Und das gilt also, wie gesagt, im Gebet. Ja. Das gilt im Gebet. So. Nach dieser Fatiha ist der Imam kurz ruhig, aber nicht so lange ruhig, wie manche Gelehrte gesagt haben. Manche Gelehrte haben gesagt, der Imam dann bleibt so lange ruhig, bis der Ma'mum hinten die Fatiha gelesen hat. Nee, das ist so lange ist es nicht überliefert. Sondern der Imam bleibt nur kurz ruhig, um zu atmen, um praktisch eine neue Sura zu lesen. Ja, oder wenn er kurz überlegen muss, welche Sura er lesen will, überlegt er kurz. Aber wie gesagt, das ist nicht eine, der Imam bleibt jetzt nicht ruhig, damit die Ma'mumin irgendwie Koran lesen oder so. Nein, das ist nicht überliefert. Ja. Dann liest der Imam und derjenige, der alleine betet, liest natürlich nach der Fatiha eine Sura oder den Teil einer Sura. Und also wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der ersten Raka'a des Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha in den ersten zwei Rak'at, diesen ganzen Gebeten, Fajr, in allen fünf Gebeten, hat er nach der Fatiha noch eine Sura gelesen oder den Teil einer Sura gelesen. Und ebenso ist auch überliefert, in der dritten und vierten Rak'a vom Dhuhr und Asr Gebet ist auch überliefert. Das alles haben wir allerdings schon beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon gesagt. Ja. Und was auch überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith al-Bukhari, dass er in der ersten Raka'a ein bisschen länger gemacht hat als in der zweiten Raka'a. Das darf man auch, ja. Und insofern hat man die Wahl. Nicht, dass einer sagt, es ist ein Widerspruch. Weil wir haben gesagt, ein Hadith haben wir letztes Mal oder vorletztes Mal erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der ersten und zweiten Raka'a vom Dhuhr etwa gleich lang gelesen hat und im Asr auch in den ersten beiden gleich lang und den dritten, vierten bei beiden Gebeten auch immer gleich lang, aber kürzer als im ersten und zweiten. Aber trotzdem, das ist eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist eben, dass man in der ersten Raka'a ein bisschen länger liest als in der zweiten Raka'a. Ja. Gut. Danach, wenn man mit der zweiten Raka'a fertig ist, sagt man, ist man auch kurz ruhig als Imam, bevor man Allahu Akbar sagt. Aber auch wieder ganz dieses natürliche Ruhigsein. Ja? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Dann Allahu Akbar. Ja? Das ist jetzt nicht, dass einer sich auf die Idee kommt und sagt, كُفُوًا أَحَدُنِ اللَّهُ أَكْبَر und geht dann direkt in den Ruku'. Ja? Das wäre dann, hat er keinen Platz dazwischen gelassen. Ja? أَحَدٍ. Und dann Allahu Akbar, kurze Pause dazwischen, das alles, aber nicht absichtlich in Länge ziehen oder irgendwas. Ja. Das sind also ganz natürliche Sekt. Sekt heißt kurz ruhig sein, ja, ganz natürlich. Gut, dann sagt der Imam Allahu Akbar und hebt dabei wieder seine Hände, genauso wie er sie beim ersten Mal gehoben hat, und sagt dabei, er hebt die Hände und dann geht er in den Ruku' und beim Gehen in den Ruku', beim Bewegung in den Ruku' sagt er Allahu Akbar. Ja. Beim Bewegen im Ruku' sagt er Allahu Akbar. Deswegen diese Takbir nennt man auf Arabisch Takbiratul Intiqal, das heißt der, also Positionswechsel, Intiqal, vielleicht kann man das so. Also, weil, also man darf nicht also den vorher Allahu Akbar sagen und dann in den Ruku' gehen oder in ersten Ruku' gehen und dann sagen Allahu Akbar. Nee, während man sich bewegt, sagt man Allahu Akbar. Ja. Also ich denke, die Sache ist klar. Dann sagt man, jetzt mal im Rukur macht man seine Hände beide auf die Knie und macht sie, wie gesagt, nicht ganz zusammen und spreizt sie nicht absichtlich auseinander, sondern ganz normal auf die Knie zusammen. Und man macht seinen Rücken gerade und seinen Kopf gerade mit dem Rücken auf eine Linie. Das heißt, man ist weder krumm, übertrieben nach unten gebeugt, wie manche Leute, noch ist man zu faul, um ganz in den Rukur runterzugehen. Und man macht einfach seinen Rücken ganz gerade und sagt dann Subhana Rabbi al-Azim dreimal, das ist die Sunna. Danach hebt man sein Haupt, seinen Kopf und sagt beim Hochheben Sami'a Allahu liman hamida und hebt dabei wieder seine Hände, wenn man steht, hebt seine Hände wie beim ersten Mal und beim zweiten Mal, wie man seine Hände gehoben hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith bei Bukhari bei Muslim, يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع oder es überliefert über ihn, يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه. Das heißt, also während er seinen Kopf hochgehoben hat, hat er dann gesagt, سمع الله لمن حمده. Ja. Und manche Leute fügen da noch hinzu und sagen, dann sagen natürlich die anderen hinten dran und der Imam auch selbst, Rabbana wa lakal hamd. Das ist eine Version, die überliefert worden ist. Und wir haben gesagt, es gibt vier verschiedene Versionen bei Bukhari und bei Muslim verteilt. Und zwar, also manche Version heißt Rabbana wa lakal hamd und manche heißt Rabbana lakal hamd. Da gibt es auch Allahumma Rabbana lakal hamd und Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Das alles ist möglich und es gibt auch mehr als das. Und manche Leute fügen dann noch hinzu und sagen Rabbana lakal hamd wa shukr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Oh Allah, dir gebührt das Lob und der Dank. Ash-Shukr ist der Dank. Ja? Das ist nicht überliefert zu diesem Zeitpunkt, deswegen sagen wir das nicht. Und wir sagen nur Rabbana wa lak alhamd. Gut. Dann sagt man, nachdem man gesagt hat, Rabbana wa lak alhamd, und natürlich in jeder Position ruhig bleiben, beruhigt bleiben. In kurzen Augenblick muss man in jeder Position ruhig bleiben. Ja? Danach sagt man, geht man in Sujud, in die Niederwerfung runter und sagt dabei wieder Allahu Akbar, also während man hinuntergeht. Ja gut, vielleicht eine Sache noch und auch eine Sunna, dass man also während, wenn man dann sich hochkommt, macht man wieder seine Hände auf seine Brust oder übereinander, wegen dem Hadith von Sa'd ibn Sa'd, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dass die Menschen im Gebet haben sie ihre Hände übereinander getan. Oder auch, wenn man steht im Gebet, macht man die eine Hand über die andere. Also man lässt die Hände nicht irgendwie nach unten, sondern macht sie immer eine über die andere. Dann geht man in Sujud runter und geht zuerst mit den Knien herunter und danach erst mit den Händen. Und während dem Untergehen sagt man, wie gesagt, wieder Allahu Akbar. Und wenn man dann im Sujud ist, achtet man darauf, dass man auf den folgenden Körperteilen wirklich auf dem Boden ist. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'azum. Er sagte, mir ist angeordnet worden, auf 7 wortwörtlich Knochen, mich niederzuwerfen, und sind auch Knochen. Das erste ist die Stirn, und wir zählen dazu die Nase, wenn du den vollkommenen Sujud machen willst. Ja? Das haben wir, aber darüber haben wir schon geredet. Ja? Und danach die beiden Hände, dann die beiden Knie und dann die Fußspitzen von den beiden Füßen. Ja? Das sind die 7 Sachen, die auf dem Boden sein müssen. Wenn man das nicht macht, das ist, hat man keinen Sujud gemacht. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim auch. Dann ist man im Sujud, und im Sujud sagt man dann auch Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, 3 Mal. Und wie man sieht, ist es im Sujud angebrachter zu sagen Subhana Rabbi al-A'la als zu sagen Subhana Rabbi al-Azim. Ja? Weil Subhana Rabbi al-Azim bedeutet ja in etwa übersetzt, die Leute übersetzen es meistens mit gepriesen sei Allah, der Gewaltige. Ja? Aber wir wissen, dass Subhan bedeutet, ihm freisprechen von allen Mängeln, jeder Fehler, jede Unvollkommenheit. Also frei sei Allah von allen Unvollkommenheiten, von allen Mängeln, von allen Fehlern. Ja, wie dem auch sei. Das heißt, im Ruku', in der Verbeugung sagen wir, gepriesen sei Allah, der Gewaltige. Aber im Sujud sagen wir, Subhan Rabbi al-A'la, gepriesen sei Allah, der Höchste. Ja, weil man macht sich auf den niedrigsten Ort, den man kann nicht weiter runtergehen als auf der Erde, und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Höchste, deswegen preisen wir ihn als den Höchsten. Also es ist also angebracht, natürlich, das zu sagen. Ja. Dann hebt man seinen Kopf. Ach ja, und beim Sujud auch, man macht die Hände wieder nicht übertrieben zusammen und nicht unbedingt gespreizt, ganz normal, und die Finger zeigen in Richtung Qibla. Und ebenso die Fußzehen zeigen in Richtung Qibla. Also viele Leute machen das nicht, ja. Also ich mache das mal kurz vor. Also diese Fußzehen so. Im Sujud und nicht so. Oder so sogar, ja. Also die Fußzehen in Richtung Qibla. Ja, ich denke, die Sache ist klar. Dann sagt man Allahu Akbar und setzt sich hin. Wie gesagt, bei der Bewegung sagen wir Allahu Akbar. Unter beider Bewegung dann sitzt man zwischen diesen 2 Sajdas, hat man mehr als eine Möglichkeit. Entweder, wie wir gesagt haben, Iftirash. Ich mache es noch einmal vor. Iftirash ist diese Version, dass man praktisch auf dem linken Fuß drauf sitzt und den rechten Fuß aufrecht macht und dabei auch, also tatsächlich senkrecht macht, ja, und die Fußspitzen auch wieder in Richtung Qibla zeigen. Das ist Iftirash. Und die andere Version, die uns auch überliefert wurde, ist das Al-Iqa. Und Iqa bedeutet entweder, dass man beide Füße aufrecht macht und bei beiden Füßen die Fußzehen Richtung Qibla zeigen, und dass man auf den Fersen drauf sitzt, oder dass man das auch weiter auseinander macht. Ja? Das gibt es auch, wie Sheikh Shaqiri gesagt hat, das ist auch eine Möglichkeit, das nennt man auch Iqa, ja? Dass die auseinander sind. Ja? Meistens sind es wahrscheinlich Leute einfach, wenn sie die Füße zusammen machen, als dass sie die Füße auseinander machen und dazwischen mehr oder weniger in der Luft sitzen. Ja, ja, dann sagt man wieder, natürlich beim Sitzen sagt man Rabbi ghfirli, oh mein Herr, vergib mir, oh mein Herr, vergib mir. Und es gibt auch noch andere Duas, die überliefert worden sind. Ja. Danach sagt man, dann sagt man wieder Allahu Akbar und geht wieder in Sujud und macht genau das gleiche wie beim ersten Sujud. Gut. Dann sagt man Allahu Akbar und steht auf zur zweiten Raka'a. Wenn es eine zweite Raka'a gibt. Witr Gebet kann sein, man betet nur eine Raka'a. Aber in der Regel steht man auf der zweiten Raka'a. Und wenn man es nötig hat und das braucht, stützt man sich mit den Händen ab, wie es im Hadith von Malik ibn al-Hawairith überliefert worden ist. Und wenn nicht, geht man direkt hoch, indem man sich stützt auf entweder auf seine Oberschenkel oder auf seine Knie oder irgendwie beide zusammen, wenn es in der Mitte irgendwo ist. Ja? Und steht dabei dann auf zur nächsten Raka'a und sagt auch bei der Bewegung nach oben hin wieder Allahu Akbar. Ja. Ja. Wenn man dann steht, macht man nicht ganz genau das gleiche wie bei der ersten Raka'a, sondern bei der zweiten Raka'a sagt man, wie heißt es, keinen Dua al-Istiftah. Man sagt nicht den Eröffnungsdua, sondern man fängt direkt an zu lesen, außer dass es Sunnah ist, wie wir gesagt haben, dass man immer vor dem Koran lesen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagt, oder auch eine andere Version, die überliefert worden ist, auf jeden Fall, dass man Zuflucht sucht bei Allah vor dem gesteinigten oder verfluchten Satan. Und dann fängt man erst an, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, die Fatiha zu lesen und danach wieder eine Surah, je nachdem, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja. So, das ist dann immer die gleiche Prozedur. Wenn man dann allerdings, wenn es zum Beispiel die zweite Raka'a ist von irgendeinem der Pflichtgebete, was macht man dann? Man sitzt ja bei der zweiten Raka'a. Nach dem zweiten Sajda setzt man sich hin und steht nicht direkt auf und man sagt den ersten Tashahud auf und indem man mit Iftirash sitzt, was ich vorhin also erwähnt habe, Iftirash, ja. Also die ganz normale Sitzung, die ich vorhin erwähnt habe, die bekannte Sitzung, dass man auf dem linken Fuß drauf sitzt und den rechten Fuß senkrecht macht, ja. Das hat man Iftirash. So sitzt man dann beim ersten Tashahud und sagt den Tashahud auf. Tashahud aufsagen, das bedeutet, man sagt At-Tahiyyatu Lillah, Was-Salawat, Wat-Tayyibat, As-Salamu Alayka Ayyuhan Nabi wa Rahmatullahi wa Barakatuh, As-Salamu Alayna wa Ala Ibadillahi As-Salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh. So. Und wenn andere Versionen überliefert worden sind, darf man auch irgendeine andere Version sagen. Außer dass überliefert ist über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ardah, ist eine andere Version überliefert worden. Und zwar, wir sagen ja im Tashahud Assalamu alayka ayyuhan Nabi, der Friede sei mit dir, o du Prophet. Ja. Ibn Mas'ud hat Ijtihad gemacht und gesagt Kanu yaquluna بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. Im Hadith ist bei al-Bukhari. Er sagte, sie pflegten, nachdem der Prophet صلى الله عليه وسلم gestorben war, zu sagen, السلام على النبي ورحمة الله وبركاته, anstatt السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ja, aber das ist ein Ijtihad von ihm, im Hadith bei al-Bukhari, ja. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda hat etwas anderes gelehrt und das ist auch richtiger. Und zwar hat Umar radiallahu anhu stand auf dem Minbar in Anwesenheit der Sahaba und er hat ihnen diesen Tashahud beigebracht, auf der Art, wie wir es vorgelesen haben. Und die Sahaba waren damit einverstanden und dieser Hadith ist überliefert von Malik rahimahullah mit einem Isnad, der zu den authentischsten Asanid gehört. Und außerdem, ich meine nochmal klar Deutsch, worum geht es? Es geht ja darum, dass man sagt, Assalamu alayka ayyuhan Nabi, der Friede sei mit dir, o du Prophet. Und der Prophet ist schon gestorben, darum geht es, ja. Nur die Antwort darauf ist, es geht nicht darum, dass man den Prophet anspricht. Denn wenn es darum ginge, dass man den Prophet anspricht, dann hätten die Sahaba alles laut gesagt im Gebet. Assalamu alayka ayyuhan Nabi, aber darum geht es nicht. Okay? Es ist eine Form des Dua und nicht eine Form des Ansprechens gewesen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, dass er irgendwann sterben wird. Okay? Hätte den Menschen gesagt, sag danach Assalamu ala Nabi und sag nicht Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Ja? Also wie gesagt, also und wir ziehen das vor, was Umar ibn Khattab uns beigebracht hat, denn er ist der Khalifa und er gehört zu den vier, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Also haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khulafa nach mir, beißt auf ihre Sunna mit den Backenzähnen fest. Ja? Gut. Gut, dann, während man diesen Tashahud sagt, gibt es die zwei stärksten Überlieferungen, sind, dass man entweder, seine Finger alle zusammen macht, ja, praktisch wie eine Faust, außer dem Mittelfinger, Astaghfirullah, außer dem Zeigefinger, ja, oder man macht den kleinen Finger, den Ringfinger und den Mittelfinger, den kleinen Finger und Ringfinger macht man als Faust zusammen und also winkelt man an und man macht mit dem Mittelfinger und dem Daumen einen Ring und zeigt mit dem Zeigefinger. Diese zwei Versionen und man hebt, das ist die stärkste Ansicht, also dass man tatsächlich den Finger hebt, immer wenn man Dua macht, das ist immer wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala etwas verlangt, solch Assalamu alaika ayyuhan Nabi, das ist ein Dua für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, Assalamu alaika ayyuhan Nabi, hier sagt man, wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin und so weiter. Immer wenn man Dua macht, hebt man also die Hände, den Zeigefinger. Aufgrund des Hadiths, der überliefert ist von Ahmad al-Nasa'i al-Bayhaqi und den Khuzaimah hat ihn auch überliefert und hat gesagt, der Hadith ist sahih. Er sagte, yuharrikuha yad'u biha. Das heißt, er bewegt es und machte damit Dua. Ja. Und wie gesagt, also die Ansicht, dass man es ständig bewegt, von Anfang bis zum Ende, das gehört zu den schwächsten Ansichten, ja, bei diesem Tashahhud. Gut. Wenn es dann ein Salah war, das aus drei oder vier Raka'at besteht, geht das Gebet noch weiter und man macht die dritte Raka'a genauso wie die erste und zweite, also außer den Unterschieden, die wir erwähnt haben, und dann die vierte, wenn es eine vierte gibt, genauso. Wenn man dann zur letzten Raka'a ankommt, das heißt im Maghrib geht das dritte oder in Dhuhr, Asr, Isha Gebet die vierte oder im Fajr Gebet das zweite, dann fügt man natürlich, wie wir wissen, nach diesem Dua noch einen weiteren Dua hinzu. Und zwar, aber bevor wir sagen, was wir sagen, Dua, sondern dann setzt man sich anders hin, wenn es wenn man im letzten Tashahhud ist, ja, dann setzt man sich anders hin. Man sitzt Mutawarrik. Mutawarrik sitzt man allerdings nur in den vier Gebeten, also Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, beim Fajr nicht. Und Mutawarrik ist ja auch diese bekannte Version, die wir auch alle kennen. Und zwar, dass man eben auf dem Boden direkt sitzt und den linken Fuß quer unter einem so legt, dass ein Teil des Fußes nach dem Schienbein des rechten Beines hinausschaut. Ja? Und mit dem rechten Fuß macht man genau das gleiche wie bei Iftirash, man macht ihn aufrecht nach oben. Ja? Das ist die Version, die bei Bukhari überliefert worden ist, dass man, das ist also die erste Version von At-Tawarruk. Ja? Und eine zweite Version von At-Tawarruk, die ist überliefert bei Abu Dawud, ist auch sahih, das ist praktisch genau die gleiche Version, nur dass beide Füße nach rechts zeigen, nicht nur der linke Fuß zeigt nach rechts, sondern auch der rechte Fuß zeigt nach rechts, beide zeigen an die rechte Seite. Das ist auch eine Form des Tawarruk. Und die dritte Version die von Tawarruk, die man sich auch aus dem Muslim überliefert, indem man praktisch den linken Fuß zwischen Oberschenkel und Unterschenkel oder Wade einklemmt, ja, und mit dem rechten Fuß ihn auf dem Boden Iftirash macht, also man lässt die Innenseite, Entschuldigung, die Oberseite, ne? Die Oberseite des rechten Fußes auf dem Boden. Ja. Das ist die dritte Version und am besten ist, man wechselt ab, man macht mal dies, mal das, sodass man alles praktisch so gemacht hat wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und es hilft auch dabei, dass man die Sunna nicht vergisst. Ja. Also wenn man sich daran gewöhnt, die Sunna zu praktizieren, besonders bei Dua, wenn man mal diesen Dua spricht, mal diesen Dua spricht, mal diesen Dua spricht, dann vergisst man nicht. Ja. Aber bei normalen Sitze ist das nicht in Ordnung, oder? Wie normale Sitze? Das letzte Sitze. Ja. Das im Zwischendurch sitzen. Wenn es, was heißt nicht in Ordnung? Also Sunnah ist das, wenn es ein Gebet war mit drei oder vier Rak'at und du bist im letzten Tashahhud, dann ist das nicht die Sunnah. Die Sunnah ist Tawarruk, was ich gerade eben vorne war. Das ist nicht Sunnah. Ja. Okay. Also muss man schon, beim Fajr schon. Beim Fajr okay. Schon. Aber dann, das heißt, du sagst, ich sage Sunnah. Also, du weißt was, musst, dann würde ich sagen Wajib. Okay? Ja, okay. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Gut, und dann sagt man den zweiten Tashahhud, wenn es den letzten Raka'a war, Und man sagt, zweite Schahadat ist eine Version von mehreren Versionen, ist Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Das ist eine Version von mehreren Versionen, die es gibt. Man sucht sich eine aus und dann ist man mit dem zweiten Tashahud fertig. Und sucht man Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor vier Dingen, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, innahu uhya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, mir ist eingegeben worden, wahi gegeben worden, dass ihr in euren Gräbern der Versuchung ausgesetzt werdet, geprüft werdet, mithla au qariban min fitnatil masih ad-dajjal, genauso oder ähnlich so schlimm wie die Fitna von dem falschen Messias, dem Messias Dajjal. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und deswegen suchen wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor vier Dingen. Einmal vor Azab al-Qabr, vor der Strafe im Grab. Und dann Fitna al-Mahya wal-Mamat, das heißt den Prüfungen des lebendigen Seins und der Prüfungen, die einen zum Beispiel zum Tod führen könnten. Oder die Prüfungen beim Tod. Ja. Zum Beispiel, warum Prüfungen beim Tod? Weil der Prophet hat doch gesagt, dass es sein kann, dass ein Mensch sein ganzes Leben lang Taten tut, die so die eigentlich die Taten sind von Leuten, die ins Paradies gehen. Und dann kurz bevor er stirbt, macht er Taten von Bewohnern der Hölle und dann holt ihn sein Buch ein, heißt es wortwörtlich, und dann geht er in die Hölle. Ja. Und das gehört zu der Versuchung. Ja. Oder dass man vor dem Tod eben, das ist ja die Sache, dass man vor dem Tod etwas Falsches sagt, wodurch dann einen die ganzen Taten dann vernichtet werden. Ja, dieser Hadith ist bei Bukhari und auch bei Muslim. Also vor dem falschen Messias, dem verrückten Messias, dem Irreführer, dem irreführenden Messias, der ja vom Osten kommt, von Khurasan, dann nach Asfahan und dann nach Damaskus kommt, oder von zwischen Damaskus und Irak in die arabische Halbinsel dann einkehrt. Und sein Ziel wird ja dann Medina erstmal sein. Und da wird er nicht reinkommen können, wie Bukhari Muslim es beliefert haben. Und 70.000 von den Juden aus Asfahan werden ihm dann folgen, wie Muslim es uns beliefert hat. Ja, und das ist also eine gewaltige Fitna, weil er ja mit sich ein Feuer haben wird und ein Paradies haben wird. Und sein Feuer ist das Paradies und sein Paradies ist das Feuer. Und Allah ihm also gewaltige Wunder gegeben hat. Und wir lehren ja mit den Leuten, wir sagen denen, der Beweis, dass Muhammad ein wahrer Prophet war, ist, dass er unter anderem Wunder gebracht hat. Ja? Und jetzt siehst du jemanden, der tatsächlich Wunder gebracht hat. Ja? Und die Sache ist halt, Wunder ist nicht gleich Wunder, das ist die eine Sache. Zweitens, wenn dieser Kerl kommt, dann gehört es ja zum Wunder vom Propheten, dass er ihn angekündigt hat und gesagt hat, was er also ist auch sein. Ja. Naja, und woran erkennt man solche Menschen auch? An ihrer kaputten Aqida zum Beispiel. Ne? Wenn er anfängt zu behaupten, er ist Gott selbst oder sowas, dann spätestens dann weiß man das. Ja. Ja. Eine Sache habe ich jetzt noch nicht ganz erwähnt, hätte ich noch vorher erwähnen müssen. Und zwar, wenn man zur dritten Raka'a aufsteht, in einem Salah, wenn es drei Raka'at gibt oder vier, wenn man zur dritten Raka'a aufsteht, sobald man steht, hält man auch seine Hände. Ja, das ist die vierte Stelle, an der es authentisch überliefert wurde, dass man die Hände erhebt. Ja. Manche schon gleich von Sitzen aus. Ja, das ist weniger richtig. Ja. Mhm. Das ist weniger richtig. Sondern man macht das, wenn man erst steht. Erst wenn man steht. Ja. Aber während der Aufstehen sagt man Allah. Beim Aufstehen. Beim Aufstehen. Beim Bewegen. Beim Bewegen. Ja. Ja, und wenn man dann Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht gesucht hat bei ihm vor diesen vier Dingen, Allahumma ya'udhu bika min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mat wa min fitnat al-masih, a'udhu billahi asma' min adhab jahannam, ya Allahumma ya'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal, diese vier Sachen. Danach macht man Dua, ist offen, kann man Dua sprechen, die man sprechen möchte, und am besten ist, man sagt das, was überliefert worden ist in der Sunna. Ja. Weil der Prophet hat gesagt, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَشَاء. Und dann soll er sich aussuchen vom Dua, was er möchte. Also, und danach macht man das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gemacht hat. Und zwar hat er gesagt, إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِ وَعَلَى شِمَالِهِ. Das heißt, es reicht für euch aus, wenn ihr dann eure Hände auf die, am Ende des Gebets eure Hände auf den Oberschenkel habt, ja. Und danach, also wenn ihr das Gebet enden wollt, sagt ihr zu euren Brüdern rechts, Assalamu alaikum, und zu euren Brüdern links, Assalamu alaikum. Ich meine jetzt mit Assalamu alaikum den Gruß, den kompletten Gruß. Am besten ist, man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah nach rechts und Assalamu alaikum wa rahmatullah nach links. Und wir haben gesagt, es gibt auch noch drei andere Versionen, die wir schon erwähnt haben. Ja. Der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist bei Muslim. Das heißt also tatsächlich, man grüßt den, die Brüder rechts. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wenn keine Brüder da sind, grüßt man die Engel, die inshallah da sind. Ja. Bitte machen Sie, so geht man aus dem Gebet raus. Ja, gut. Wenn man dann fertig ist mit dem Gebet, bleibt man sitzen in Richtung Qibla und sagt Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Der Hadith ist bei Muslim überliefert. Und dann sagt man auch die anderen Duas, so wie man kann und wie man möchte, die überliefert worden sind, die man sagt nach dem Salah. Ja, das heißt, man sagt es praktisch direkt nach dem Fard-Gebet. Und natürlich, also wenn ich sage, man sagt Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, das heißt, jeder Einzelne sagt Astaghfirullah, das ist ja klar. Also, das versteht man jetzt nicht aus meiner Aussage, dass einer sagt und die anderen sagen es nach oder so. Ja. Und auch betone ich klar Deutsch, man macht das nach dem Fard-Gebet und macht das nicht nach dem Sunna-Gebet. Und diese Sachen sind überliefert in den Hadithen nach dem Fard-Gebet, nach dem Salam, direkt danach. Ja. Gut. Ein wichtiger Satz, den wir jetzt schon sagen können, und zwar, es gibt keinen Unterschied im Gebet zwischen den Frauen und den Männern. Das heißt, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, gilt für die Männer und gilt auch für die Frau. Ja. Ja, also wenn wir so dieses Gebet gelernt haben, wie es auf die vollständige Art und Weise zu verrichten ist, dann bitten wir Allah darum, dass wir es auch umsetzen, ja, und dass man nicht an das festhält, was man irgendwie mal vielleicht gelernt hat und es anders umgesetzt hat, weil was wir, wem wir folgen, ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und nicht Sheikh so und so und Sheikh so und so, sondern unser, also Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie man sagt, ist auch ein Sheikh gewesen, ja, und er war auch ein Mufti, aber der Mufti, der größte Mufti, ja, und ihm folgen wir. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Im Gesandten Allahs habt ihr ein schönes Beispiel für jeden, der nach Allah strebt oder sich Allah wünscht, sein Angesicht wünscht, seine Zufriedenheit wünscht und ebenso den jüngsten Tag und Allahs viel gedenkt. Ja. Okay, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.